Zur Ordnung der Liebe zwischen Mann und Frau gehört, dass es zwischen ihnen zu einem Austausch kommt, bei dem beide gleichermaßen geben und nehmen. Denn beide haben, was dem anderen fehlt. Und beiden fehlt, was der andere hat. Beide müssen daher, wenn es zum Austausch kommen soll, geben, was sie haben, und nehmen, was ihnen fehlt. Das heißt, der Mann gibt sich der Frau zum Mann und nimmt sie sich zur Frau. Und die Frau gibt sich dem Mann zur Frau und nimmt ihn sich zum Mann. Diese Ordnung der Liebe wird gestört, wenn der eine begehrt und der andere gewährt. Denn das Begehren erscheint wie klein und das Gewähren wie groß. Dann erweist sich der eine als bedürftig und wie einer, der nimmt, und der andere, obwohl vielleicht liebend, erweist sich als helfend und wie einer, der gibt. Dadurch aber wird, wer nimmt, wie ein Kind, und wer gibt, wird wie Eltern. Wer nimmt, der muss dann vielleicht danken, als hätte er genommen, ohne zu geben. Und wer gibt, der fühlt sich vielleicht überlegen und frei, als hätte er gegeben, ohne zu nehmen. Dadurch aber wird der Ausgleich verweigert und der Austausch gefährdet. Damit beides gelingt, müssen beide begehren und beide, was der andere bedürftig begehrt, mit Achtung und Liebe gewähren.